Episode 8, die Blue Zone Sardinien, Teil 1. Der Vegan Curl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.vegancurl.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung bekommt. Also bleibt dran! Hallo liebe Zuhörer! Als Veganer hat man es nicht einfach. Man muss in unterschiedlichen Läden einkaufen gehen, um wirklich alles zu bekommen. Und zusätzlich sehr wichtige Supplemente, wie dein Vitamin B12, Vitamin D3 oder auch Eisen oder Zink, in etlichen Geschäften und Online-Stores suchen. Falls es dir genau so ergeht, habe ich die perfekte Lösung für dich. DeltaStar. Auf deltastar.nl gibt es über 1100% naturbelassene und vegane Supplemente, wie Proteinpulver oder auch Vitaminpräparate. Alles auf einer Webseite. Weitere Infos dazu und den Link findest du in der Beschreibung. Was ist dir deine Gesundheit wert? Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihn: Hey, bei DeltaStars gibt's keine Nebenwirkungen. Also, auf was wartest du? Hallo Leute und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Vegan Curl Podcast. Wahrscheinlich fragt ihr euch zuallererst, was soll die Werbung mal anfangen? Also zuallererst, ich habe schon 3 Jahre bei DeltaStar von vorher immer eingekauft und ich denke wirklich, dass sie wirklich die besten und gesündesten Subs haben, die es auf dem Markt gibt. Und wirklich die Jungs von DeltaStars, die haben ein richtig gutes Angebot und ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außer, das muss ich sagen, die Proteinshakes, die sind richtig arschteuer, die solltet ihr wirklich nicht kaufen. Und wenn ihr über den Link in der Beschreibung auf diesen Store geht, dann und ein Produkt kauft, dann bekomme ich eben auch eine gewisse Provision. Aber dafür zeige ich euch eben neue und richtig gute Supplemente. Deswegen ist so eine Win-Win-Situation. Also bitte, falls ihr Supplemente kauft, dann kauft ihn über diesen Link in der Beschreibung. Gut, aber jetzt zum Thema. Blue Zones. Blue Zones ist das heutige Thema, was ich ein bisschen besprechen möchte. Zuallererst, was ist denn eine Blue Zone? Also, eine Blue Zone sind einfach Regionen, wo auffällig viele Leute extrem alt werden, sogar über 100 Jahre alt. Auf der Welt gibt es offiziell 5 Blue Zones. Eine davon ist Sardinien, über die ich heute auch noch weiter eingehen werde. Die andere ist Okinawa in Japan. Die andere ist Seventh and Fifth Gemeinschaft in L.A., USA, was ich auch sehr lustig finde, dass in den USA eine Region ist, wo die Menschen sehr alt werden. Und dann in Nicoya in Costa Rica und dann noch am Ende Ikaria in Griechenland. Über alle 5 Zonen werde ich ein Video machen und euch ganz genau den Ernährungsplan, also wie die sich ernähren, und wie die allgemein ihren Alltag gestalten, erzählen. Nämlich Wissenschaftler haben wirklich ein Rezept daraus gelesen, wie man sich ernähren und wie man essen soll und wie man allgemein den Lifestyle gestalten soll, damit man alt wird. Also seid gespannt. In dieser Folge werde ich jetzt näher auf Sardinien eingehen. Also Sardinien ist eine kleine Insel von Italien mit 1,6 Millionen Bürgern. Und Wissenschaftler sind erst darauf aufmerksam gekommen, als sie ein Dorf untersucht haben und herausgefunden haben, dass es dort 7 Personen gibt, die über 100 Jahre alt sind, von 2500 Bürgern in dem Dorf. Wenn man das mal vergleicht mit dem Durchschnitt in der Welt, im Durchschnitt ist einer auf 5000 Personen über 100 Jahre alt. Dadurch sind sie eben auf Sardinien aufmerksam geworden und haben Sardinien weiter untersucht. 2004 haben die dann Fotografen von National Geographic und Wissenschaftler dorthin geschickt, die dann eine Studie machen sollten und wirklich alles protokollieren sollten und herausfinden sollten, ja, was ist das Geheimrezept und warum werden diese Leute so alt? Das erste, was wir herausgefunden haben, sind, dass sie extrem viel Sport machen. Der Hauptberuf in der Diele ist ein Schafsherdenbetreiber, der jeden Tag bis zu 490 Kalorien verbrennt, was das gleiche ist wie 3/4 Stunde Joggen. Die anderen Personen, die machen extrem viel Gartenarbeit oder wandern viel in den Bergen von Sardinien. Also, die haben herausgefunden, dass die Sardinier extrem sportlich aktiv sind, was man auch mit Langlebigkeit verbindet und allgemein auch mit einem erfüllten Leben verbindet. Also jetzt zur Ernährung von den Sardinern. Im Durchschnitt trinken die Sardiner jeden Tag ein Glas Wein. Als die Wissenschaftler diesen Wein untersucht haben, haben wir herausgefunden, dass dieser Wein extrem hoch in Flavonoid ist, was ein Keim oder eine Chemikalie ist, was das Risiko von Krebs und Herzinfarkt reduzieren soll. Außerdem ist dieser besondere selbstgemachte Wein 10-fach so hoch in Antioxidantien wie der herkömmliche Wein im Supermarkt. Außerdem trinken die Männer in Sardinien extrem viel Schafsmilch, die selbst gezüchtet ist und von Gras ernährten Schafen kommt. Als sie diese Schafsmilch untersucht haben, haben sie herausgefunden, dass die Schafsmilch 140% mehr Kalium, 25% mehr Vitamin B6 und 13% mehr Calcium und 3-mal so viel Niacin hat wie die herkömmliche Kuhmilch, die wir auch im Supermarkt finden. Und allgemein essen die Sardinier alles, was bei ihnen im Garten wächst. Sie essen nichts, was industriell produziert wird, sondern nur, was sie selbst per Hand machen oder von Freunden haben. Allgemein essen sie eine sehr gemüselastige Ernährung mit Gemüse wie Zucchini, Tomaten, Kartoffeln und am allermeisten, also die Basis, sind Bohnen. Außerdem essen sie auch noch sehr viel Brot und Nudeln natürlich. Fleisch essen sie, wenn überhaupt, nur einmal, nämlich dann sonntags mit Pasta und während eines Festes, also während einem Geburtstag und einem ganz besonderen Event in dem Dorf. Sie verfolgen allgemein die mediterrane Ernährung. Und die mediterrane Ernährung ist ja vor allem berühmt für das Olivenöl. Und das ist auch ein sehr großer Bestandteil für die Sardiner. Fast jede Mahlzeit ist irgendwie mit Olivenöl oder mit Wein angereichert. Das Olivenöl ist jedoch kalt gepresst und die Oliven kommen meistens aus dem Garten oder aus der näheren Region. Und noch abschließend zur Ernährung von den Sardinern und ein weit verbreitetes Rezept in Sardinien, was sie auch sehr oft essen, das sind sogenannte Kekse, die Papassini nennen, die aus Rosinen, Mandeln und, lass uns raten, aus gekochtem Wein bestehen. Also ihr seht, sie machen fast in allen Mahlzeiten irgendwie Wein rein. Gut, jetzt zum sozialen Umfeld. Also in Sardinien haben die Leute eine sehr enge und tiefe Gemeinschaft. Und vor allem die Familie hat einen extrem hohen Stellenwert. Es leben bis zu 4 Generationen unter einem Dach. Und zwischen den Familienmitgliedern und auch den Nachbarschaften wird dann immer geholfen. Und man freut sich immer, wenn man den anderen irgendwie behilflich sein kann. Außerdem, was sehr besonders in Sardinien ist, dass sie die Älteren verehren, also die Vorfahren von ihnen sehr verehren und schätzen. Also zusammengefasst kann man sagen, dass das Geheimrezept der Sardiner ist, dass sie eine pflanzenbasierte Ernährung verfolgen, die Familie immer bevorzugen und die größte Priorität hat, sie trinken Schafsmilch, verehren die Vorfahren und betreiben sehr viel Sport oder betätigen sich allgemein physisch sehr stark in Form von Wandern oder Schafsherden treiben oder auch im Garten zu arbeiten. Außerdem trinken sie 1 bis 2 Gläser Wein am Tag und abschließend lachen sie auch sehr viel mit den Freunden, was auch sehr wichtig ist. Ja Leute, daran seht ihr wirklich, Ernährung ist nicht alles. Ihr sollt jetzt nicht zu irgendwelchen Ernährungsfanatikern werden. Nämlich ihr seht daran auch, dass Freunde und Familie auch extrem wichtig sind und auch für die Langlebigkeit einen sehr hohen Stellenwert hat. Ihr müsst einfach das Leben genießen und ein Ziel im Leben haben, wo ihr euch wirklich fokussieren könnt. Des Weiteren seht ihr, dass alle Lebensmittel nicht gleich sind. Milch ist nicht gleich Milch, habt ihr auch gesehen. Und Fleisch ist nicht auch gleich Fleisch. Das Fleisch, was sie vielleicht in Sardinien essen, ist vielleicht auch sehr gesund, weil das von Gras ernährten und von allgemein fröhlichen Schafen kommt. Ihr müsst also auch auf die Herkunft vom Essen achten, dass es wirklich Bioqualität ist. Es soll nicht irgendetwas mit Pestiziden verseuchtes Essen, sondern hauptsächlich erstmal darauf achten, ob es wirklich aus der Umgebung kommt und ob es auch eine hohe Qualität hat. Und abschließend habt ihr auch gesehen, dass Sport extrem wichtig für Erfolg und ein erfülltes Leben ist. Egal was für ein Sport, es kann Wandern sein, Krafttraining oder andere Sachen. Auch körperliche Betätigung ist einfach das A und O. Gut, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Im nächsten Video werde ich euch dann Okinawa in Japan vorstellen. Und falls ihr noch nicht mein Newsletter abonniert habt, macht das bitte. Dort werde ich euch jede Woche ein Fettabbau- und ein Muskelaufbau-Rezept zuschicken. Und, falls ihr Supplemente wollt, dann wie gesagt, geht unten in den Online-Store auf DeltaStar. Ja, das war's von mir. Dann bis zur nächsten Folge. Man sieht sich, euer Niklas. Peace. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.veganköln.de. Haltet euch fit!